kommst du nicht allein. Du siehst sehr nett aus. Du warst zu mir gemein. Du hast gesagt, ich wäre ein Schwein. Doch jetzt hab ich die Nase voll. Ob euch lässt du allein. Und deine Untergarnitur von Beate Use nur, die nehm ich jetzt alle mit. Ich hab gezahlt und bleib ich nur. Oh, gute Nacht, Marie. Das war eine schöne Zeit. Doch eins muss ich dir gestehen, es war schön, dich nicht zu sehen. Das sind die Nachtweiher, die machen so. Ja, die Nachtweiher, ja. Eulen. Machen hier, ja, Kinder selber.